About 150 soldiers from the 173rd Airborne spent. Fast täglich werden die Amerikaner durch die Medien daran erinnert, dass sie in zwei Kriege verwickelt sind. Im Irak haben die USA etwa 140.000 Soldaten stationiert. Seit Beginn des Krieges wurden mehr als 4.200 getötet, 56.000 schwer verletzt. In Afghanistan sind 38.000 GIs, weitere 17.000 stoßen in den nächsten Wochen dazu. In den ersten zwei Monaten dieses Jahres wurden 28 amerikanische Soldaten vor allem durch Autobomben getötet. Diese Zahlen sind den meisten GIs bekannt, aber nicht alle werden mit diesen Informationen auch fertig. Die Angst vor einem Einsatz in den Irak oder nach Afghanistan löst bei einigen schwere Depressionen aus. Die Folge, vor allem unter jungen Soldaten, steigt die Zahl der Suizidfälle von Monat zu Monat. In den letzten Jahren baute man vor allem auf Psychologen, die selbstmordgefährdeten Soldaten helfen sollen. Aber viele junge Frauen und Männer haben Angst, als Schwächlinge abgestempelt zu werden, wenn sie einen Seelenklempner aufsuchen. Deshalb setzt das Pentagon jetzt auf seine spirituelle Waffe, die Militärpfarrer. Pastor Richard Brunk soll bereits vor einem Irak- oder Afghanistan-Einsatz Suizidgefährdete ausmachen und ihnen helfen. Passt gegenseitig auf euch auf, hämmert er den Soldaten vor ihrem Abflug ein. Vorher hat er die GIs genau beobachtet und jede noch so kleine Stresserscheinung notiert. Wie reagieren sie auf Augenkontakt? Gucken sie nach unten? Haben sie Kontakt zu anderen oder isolieren sie sich? Die Rate der Suizidfälle schoss in den letzten 5 Jahren um 46% nach oben. Das gab es nicht mal während des Vietnamkriegs. Kein Wunder, dass das Pentagon alarmiert ist und die Militärpfarrer an die seelische Front schickt. Pfarrer haben absolute Schweigepflicht, erklärt Richard Brunk. Und das wissen die Soldaten. As chaplains, we have absolute confidentiality with our soldiers. Und deshalb vertrauen sie uns. Wie wichtig so eine Prävention ist, weiß Skip Sperling. Es war das Schlimmste, was ich jemals erlebte. Sein bester Freund wurde während einer Patrouillenfahrt im Irak getötet. Skip hatte daraufhin schwere Depressionen und wollte sich umbringen. Ich hatte mein Gewehr geladen und wollte alles beenden. Ein Kamerad kam zufällig vorbei und nahm ihm die Waffe ab. Obwohl Skip nicht sehr religiös ist, ließ er sich dazu überreden, den Militärpfarrer aufzusuchen. The only thing he did ask was if it would be okay if he prayed for me. Der war sehr sensibel und forderte mich nicht mal auf zu beten. But if he prayed for me. Skip traf sich noch einige Male mit dem Pfarrer. Jetzt sagt er, ist er wieder so stabil, dass er in den nächsten Wochen nach Afghanistan geschickt werden kann. Die Militärpfarrer sollen nicht nur in den Heimatkasernen, sondern jetzt auch verstärkt in den Kriegsgebieten Beistand leisten. Der Einsatz an der Front ist für die Geistlichen genauso gefährlich wie für jeden GI. Pfarrer Brunk weiß das aus eigener Erfahrung. In Bagdad wurde er von einer Kugel in den Kopf getroffen und dachte selbst an Suizid. Ein befreundeter Pastor konnte ihn in letzter Minute davon abhalten. Ich fühlte mich so hilflos und wusste nicht mal warum. Aber mir wurde zum Glück geholfen. Er erzählt den GIs, die zu ihm kommen, was er durchgemacht hat. Und das macht ihn glaubwürdiger als die meisten anderen Seelsorger.